Den Abschnitt mag beschließen ein lustiges und zweifellos wahres Geschichtchen des kaustischen San Simon. Als eine aus Indien kommende Flotte in Cadiz entladen wurde, fanden sich 8 große Kisten mit der Aufschrift »Schokolade für den hochwürdigsten Pater General der Gesellschaft Jesu«. Die Kisten waren so außerordentlich schwer, dass die Neugierde entstand, ihren Inhalt kennenzulernen. Man fand große Kugeln von Schokolade, deren Gewicht Verdacht erregte. Als man eine Kugel zerbrach, ergab sich, dass im Inneren Gold verborgen war. Schokolade war fingerdick darüber gegossen. Die Jesuiten wurden benachrichtigt, aber diese schlauen Politiker hüteten sich wohl, die kostbare Schokolade zu beanspruchen. Sie verloren sie lieber, als dass sie gestanden. Memoirs, Band 2, Seite 433 und folgende. Theorie und Praxis der Ordenssatzungen. Während Gelübde allen Orden gemeinsam sind, soll sich in den Satzungen das Eigentümliche der einzelnen Orden ausprägen, so auch bei den Satzungen des Jesuitenordens. Wie sehr nun die theoretisch schönen Eigentümlichkeiten der jesuitischen Satzungen verschieden sind vom tatsächlichen Leben und Wirken des Ordens, werde ich zeigen. Alles, was hier in Betracht kommt, kann ich natürlich nicht heranziehen. Einzelnes Wichtiges muss genügen. Der Hochmut. Die Satzungen fließen über vor Demut. Die Ehre Gottes ist alles, die Ehre des Ordens nichts. Und in der Tat, eine Gesellschaft Jesus muss Demut als Grundlage haben. Bei der jesuitischen Gesellschaft Jesu aber ist Demut papierne Grundlage. Bergehoher Hochmut kennzeichnet ihr Wesen und Wirken. Mit Vorliebe nennt sich der Jesuitenorden in seinen Satzungen die geringste Gesellschaft, Minima Societas. Aber er gebärdet sich, er tritt auf in Wort und Werk als weitaus die größte, die Maxima Societas, deren Ruhm die Welt erfüllt, mit der verglichen alles andere klein und armselig ist. Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, zumal wie jener Zöllner da. Dies hochmütig harte Pharisäerwort ist eigentlicher, aber ungeschriebener Wahlspruch des Jesuitenordens. Der in Umlauf gesetzte Spruch »Alles zur größeren Ehre Gottes« Omnia ad majorem Dei gloriam, den der Orden, wohin immer er seinen Fuß setzt, ausposaunen und in Gold und Stein auf alle seine Werke schreiben lässt, ist im Lichte der Geschichte Lüge und Schwindel unter religiöser Gewandung. Harte Worte. Ehe ich sie rechtfertige durch Taten und Kundgebungen des Ordens selbst, gebe ich einem Manne das Wort, der wie kaum ein zweiter befähigt ist, über den Jesuitenorden zu urteilen und dessen Herz voll war von Liebe und Begeisterung für den Orden. Es ist der schon mehrfach genannte Jesuit Cordara, welcher 35 Jahre lang bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 einen der wichtigsten Vertrauensposten, das Amt des Ordens Historiographen, bekleidete, das ihm offiziell Kenntnis von allem, auch von Geheimberichten, vermittelte. Nach der Ordensaufhebung schrieb Cordara Denkwürdigkeiten, worin er unter anderem sich auch die Frage stellt, weshalb Gott die Aufhebung des Jesuitenordens wohl zugelassen habe. Cordaras Antwort, die uns auch noch im Abschnitte über die Aufhebung des Jesuitenordens beschäftigen wird, lautet: Dass auch bei uns die Zulassung zahlreicher Verbrechen nach menschlicher Sitte zur Gewohnheit geworden war, ist ohne Zweifel richtig. Auch darf man annehmen, dass ein besonderer Schandfleck der Gesellschaft Jesu anhaftete, welcher den Zorn Gottes in besonderem Maße gegen uns erregte. Was das war, obwohl die göttlichen Gerichte dunkel und von der menschlichen Wahrnehmung weit entfernt sind, wollen wir etwas eingehender untersuchen. Wir werden die Untersuchung, wenn nicht mit gewissem, so doch mit probablem Urteile abschließen. Ich vermute, dass sie, die Gesellschaft Jesu, heiliger schien, als sie war, jedenfalls nicht von solcher Heiligkeit, wie die Satzungen und die Heiligkeit unserer Verrichtungen es forderten. Prächtig waren unsere Kirchen, kostbar ihr Schmuck, Die Feste der Heiligen wurden gefeiert mit Pracht und Glanz. Ob aber einzig der Religion wegen oder nicht vielmehr zum Erweise unserer Macht, das ist den Menschen verborgen, die nur das Äußere sehen, nicht aber Gott, der Herzen und Nieren durchforscht. Oft habe ich mich gewundert, woher es käme, dass bei uns jeder Fehler der Unkeuschheit so streng bestraft wird, dass aber die Oberen gegen andere Vergehungen, die ihrer Natur nach schwerer sind, wie Anschwärzungen, Verleumdungen, Beschimpfungen, so milde und nachsichtig waren. Und ich glaube, es geschah deshalb nicht, weil die Ersteren schlimmer und Gott missfälliger waren, sondern weil, wenn sie bekannt geworden wären, sie den Ruhm und die Macht der Gesellschaft hätten verdunkeln können. Heimlich ist das Laster des Stolzes. In gute Handlungen schleicht es sich ein, so dass es von der Tugend kaum unterschieden werden kann. Gott aber, der ins Verborgene sieht, wird nicht getäuscht. Nichts ist Gott verhasster als der Stolz, nichts, was mehr seinen Zorn erregt und seine Strafe herausfordert. Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen gibt er seine Gnade. Dass aber unsere Gemeinschaft an dieser Krankheit sehr schwer gelitten hat, müssen wir eingestehen, wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen. Mit diesem Geiste haben uns unsere Novizenmeister erfüllt, als sie unseren zarten Gemütern eine so große Wertschätzung der Gesellschaft einflößten. Den Beruf zur Gesellschaft preisen sie als ein unvergleichliches Geschenk, als eine so große Wohltat Gottes, wie es eine größere nicht geben kann. Sie erzählen Geschichtchen von solchen, die das Kleid der Gesellschaft, der Tiara und dem Purpur vorgezogen haben.